Directed Acrylic Graphs, Tangle und Co. Directed Acrylic Graphs DACs, wie zum Beispiel das Tangle von IOTA und viele andere, werden oft als eine erweiterte Blockchain beschrieben. Dies ist jedoch nicht wirklich korrekt. Denn in der Mathematik gibt es solche netzartigen Verbandstrukturen schon länger als das Konzept einer Blockchain. Es handelt sich einfach um einen anderen Zugang zur Konsensusbildung. Stellt man sich ein Dorf vor, so sind sowohl Zentralisierung, Blockchain, DAG und das im nächsten Abschnitt im Detail erklärte Gossip und Gossip-Protokoll leicht zu verstehen. Bei einer Zentralisierung gibt es einen Oberhäuptling im Dorf, zu dem jeder gehen muss, wenn er neue Informationen als Faktum bestätigt haben will. Etwa, dass in der vergangenen Nacht zwei Personen ein Techtelmechtel miteinander hatten. Stimmt der Häuptling zu, ist es auch so. Weigert er sich, gibt es keine Chance, ein Geschehen je als Fakt zu integrieren. Alle Dorfbewohner vertrauen dem Häuptling und übernehmen sein Wissen ohne Wenn und Aber. Ein solches System ist schnell, leicht zu updaten und es kann nie zu Missverständnissen kommen, da eine einzige Person das Sagen hat. Bei einer Blockchain müssen mindestens 51% des Dorfs der Überzeugung sein, dass das Techtelmechtel stattgefunden hat. Die restlichen 49% übernehmen diese Meinung danach. Die Updates vollziehen sich in bestimmten Zeitblöcken. Doch weil jeder im Dorf immer auf dem gleichen Stand gehalten werden muss, können nicht zu viele Updates gleichzeitig passieren. Denn das würde jeden verwirren und es könnte auch mal zu einer komplett geteilten Meinung, einem Volk, kommen. Dafür kann ein einzelner Dorfbewohner nicht zu einem Tyrannen werden. Zudem könnte ein Außenstehender ins Dorf kommen und fragen, kann ich mal eine komplette Übersicht haben, wer bei euch je mit wem ein Techtelmechtel gehabt hat? Anhand der gesamten transparenten Übersicht ließe sich diese Frage leicht beantworten, ohne dass der Außenstehende jemandem speziell dabei vertrauen müsste. Ein DAG geht einen anderen Weg. Erforderlich für den Konsensus ist nicht das Einverständnis von 51% der Dorfbewohner. Vielmehr reichen gerade genügend Dorfbewohner, die das Techtelmechtel bestätigen. Der benötigte Wert wird als Gewicht oder im Englischen als Weight bezeichnet. Er entsteht, indem jeder Dorfbewohner, der ein neues Update machen will, mehrere andere Updates bei sich abspeichern muss. Trifft man nun als Dorfbewohner auf eine Aussage, so sieht man, dass zum Beispiel bereits 3% im Dorf diese Meinung übernommen haben. Ginge es um etwas Kleines, so könnte man sagen, dass dies reicht. Ginge es um etwas Größeres, so könnte man zum Beispiel mindestens 10% verlangen. Bei einem DAG wird niemals ein Großteil das gesamte Wissen haben können, sondern jeder immer nur gerade so viel, in dem Vertrauen, dass andere dies abermals für andere Dinge haben. Der große Vorteil hierbei besteht in der Skalierung. Es sind praktisch unendlich viele Dinge gleichzeitig updatebar. Ein weiterer Vorteil ist, dass jeder Teilnehmer selbst alle Rollen in einem dezentralen System übernimmt. Auf diese Weise fallen scheinbar keine Gebühren an, da kein Konsensusalgorithmus erforderlich ist, der etwas kostet. Dies stünde jedoch im Widerspruch der Aussage, dass jedes dezentrale System einen Kostenpunkt benötigt. Leider wird dieser Punkt auch von vielen Systemen, welche ein DAG verwenden, komplett falsch vermarktet. Der wirkliche Grund, warum es keine Kosten gibt, ist ein zentraler Koordinator. Bei den meisten DAGs sind Updates des Netzes derzeit kostenlos. Ich glaube nicht, dass das bei den DAGs langfristig so bleiben wird. Der Grund dafür ist, weil es diesen zentralen Koordinator gibt. Deshalb könnte ein Angreifer, wie bei einer DDoS-Attacke im Internet, also einer Dienstblockade durch Überlastung der Server, den DAG ohne Spam-Schutz mit sinnlosen Updates zumüllen und so außer Kraft setzen. Dieser zentrale Koordinator schreitet hierbei jedoch als Spam-Schutz ein und gibt jede durch eine nutzerinitiierte Transaktion erst frei. Gleichzeitig macht er auch regelmäßig Screenshots vom gesamten Netz, sodass zu gewissen Zeitpunkten die gesamte Information des Netzes für alle erhältlich ist. Sonst wäre es für einen Außenstehenden unmöglich, bei einem DAG zu sehen, was denn nun insgesamt wirklich passiert ist, da jeder Teilnehmer unterschiedliche Informationen vom Gesamtsystem besitzt. Etwas, was man leider bei den DAGs oft sieht, ist ein sektenartiges Fangelage vieler, oft junger Menschen, welche sich der Vor-, aber auch der Nachteile dieser Blockchain-Alternative nicht wirklich bewusst sind. Ihr einziges Ziel besteht darin, DAX als Blockchain-Alternative zu etablieren. Oft führt das zu irrationalen Reaktionen auf berechtigte Kritik, wie zum Beispiel im Fall rund um die Sicherheitsanalysten der Elite-Universität MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Diese Hochschule wollte Probleme bei IOTA aufzeigen und wurde dann von den Gründern von IOTA im Internet bedroht, wie im Artikel Someone Should Slap That Bitch nachzulesen ist. Persönlich sehe ich es jedoch als unglaublich wichtig an, dass sich verschiedene Arbeitsgruppen dieses Themas der alternativen dezentralen Systeme anzunehmen versuchen. Trotzdem hat es noch niemand geschafft, solche Systeme ohne Koordinator zu etablieren und damit wirklich dezentral zu machen. Es stellt sich damit die essentielle Frage, welches Problem ein DAG zu lösen versucht, wenn es bis heute nur zentral funktioniert. Es gibt Versuche, den bestehenden Koordinator abzuschalten. Eventuell könnte dies eine kleine Versicherung für den Fall sein, dass Blockchains versagen könnten. Meine eigenen Firmen bauen weiterhin auf die Blockchain-Technologie auf, auch wenn wir zu anderen Optionen wechseln könnten. Ich traue mich aus heutiger Sicht zu sagen, dass DAGs zwar eine Daseinsberechtigung haben, aber definitiv kein Blockchain-Ersatz sind. DAGs werden in Zukunft daher wahrscheinlich eher für Spezialfälle verwendet. Das Tangle von IOTA zum Beispiel könnte von manchen Firmen sehr gut bei IoT-Geräten innerhalb eines kontrollierten Systems verwendet werden. Hier wäre es völlig okay, dass ein zentraler Koordinator existiert, nämlich die Firma selbst. Ich sehe es jedoch als unwahrscheinlich an, dass sich der Token auf sämtliche Bereiche gleichzeitig ausbreitet. Denn jede Firma kann diesen Token einfach kopieren und bräuchte dann nicht den der anderen Firma zu nutzen und dem Koordinator der anderen Firma zu vertrauen. Wenn man sich allein die Anzahl der Projekte ansieht, so sieht man, dass deutlich mehr Firmen weltweit auf Blockchain als auf DAX setzen, obwohl beide Technologien lang genug existieren. Man weiß heute schlichtweg noch nicht, wie ein DAG dezentral gehalten werden soll und ob nicht eventuell ein zentrales System besser funktionieren würde als ein DAG. Dies ist natürlich meine persönliche Zukunftseinschätzung. Ich habe zahlreiche, hochdetaillierte Videos zu DAGs und IOTA gemacht, welche du dir anschauen solltest, falls du an diesem Thema interessiert bist. Wie gesagt, vielleicht passt diese Technologie für deinen spezifischen Anwendungsfall, wie die Faust aufs Auge. Such im Internet nach Julian Hosp IOTA und du wirst viele hilfreiche Videos und Blog-Einträge dazu finden.